Plötzlich ereignet sich etwas Ungeheuerliches. In das geheiligte Feld der altehrwürdigen Tradition vom obersten Hirtenamt schlägt aus heiterem Himmel der Blitz der Skepsis und des Aufruhrs ein. Das ist das große religionspsychologische Rätsel. In der Kirche selbst erhebt sich über Nacht der radikale Zweifel. Und der Zweifel nagt nicht an Nebensächlichkeiten des kirchlichen Lebens, sondern er befällt seltsamerweise den heiligsten Glaubenssatz der Kirche. Das Papsttum als solches wird plötzlich kritisiert. Nicht etwa ein Inhaber, sondern das Papsttum als Institut wird der Kritik und Skepsis unterworfen. Das Allermerkwürdigste aber ist, als Zweifler des Papsttums traten Theologen, also Mitglieder des Klerus selbst, auf. Wie erklären uns Historiker diesen plötzlichen Einfall der radikalsten Skepsis, die sogar die Frage nach der Notwendigkeit des Universalpapsttums nicht scheut? Unsere Relativisten geraten in Verlegenheit, denn vergeblich suchen sie in der Überlieferung den zureichenden Grund für die seltsame Revolte von Theologen gegen die heilige Tradition zu finden. Man könnte meinen, diese Theologen seien ganz ungläubige Geister gewesen oder geworden, aber wir werden sogleich hören, dass diese Vermutung fehlgeht. Auffallen muss übrigens auch, dass die skeptischen Theologen Mitglieder jener gelehrten Genossenschaft waren, die, wie sich der Leser aus der Schrift Dogmen, Christentum und Geschichtsfälschung erinnert, als höchster Gerichtshof in Glaubenssachen und Verteidigerin der Tradition fungierte, der Universität Paris nämlich. Vergeblich bemühen sich also die Historiker um die Lösung unseres religionspsychologischen Rätsels. Die große Verwirrung des angeblichen Schismas des Papsttums nach dem Jahre 1378 kann ebenfalls nicht die Skepsis hervorgerufen haben, denn die scharfe Kritik am Papsttum setzte schon zu Beginn des Jahrhunderts ein. Dass auch der politische Streit Philipps von Frankreich mit dem Universalpapst Bonifatius nicht etwa die Wirkung gehabt haben kann, bei gläubigen Theologen und beamteten Verteidigern der Tradition Zweifel an der Berechtigung des Papstes hervorzurufen, wurde bereits betont. Somit stehen wir vor dem Faktum, wenn die Überlieferung, wie wir wieder besseres Wissen einmal annehmen wollten, echt wäre, wenn also schon vor dem 14. Jahrhundert viele Jahrhunderte hindurch eine Universalkirche mit einem Universalpapsttum bestanden hätte, dann fehlt jede Erklärung für die um das Jahr 1300 urplötzlich hervorbrechende radikale Kritik gläubiger Theologen am heiligsten Institut der Kirche, am Oberhirtenamt selbst. Wilhelm Ockham heißt der Mann, der nach der Darstellung der Überlieferung erstmalig und sogleich mit einer in Erstaunen setzenden Freimütigkeit und Radikalität in seinen Schriften zum Sturm gegen die hervorragendsten Glaubenssätze der Universalkirche vorging. Ockham ist der auch in der Geschichte der Philosophie wohlbekannte englische Denker, der zu Beginn des 14. Jahrhunderts an der Universität in Paris lehrte. Wie nur kam dieser Priester und angebliche Franziskanerordensmann dazu, die kritische Sonde an die Dogmen der Kirche zu legen, und zwar an solche Dogmen, die seit langem nicht mehr bezweifelt worden waren? Seine böse Philosophie, der sogenannte Nominalismus, habe bewirkt, so meint man wohl, dass Ockham auch in der Theologie auf dem Weg der Skepsis gedrängt wurde. In Wirklichkeit erklärt Ockhams Philosophie nicht im geringsten seine dogmatische Kritik und Skepsis. Denn letzten Endes liegt ja der eigentliche Kern des Rätsels in der Frage beschlossen, wie kommt um das Jahr 1300 ein gläubiger Theologe, ein Lehrer am obersten kirchlichen Glaubensgerichtshof dazu, die Philosophie, die bisher immer so gehorsame Dienerin der Theologie, zu einem gefährlichen Wesen für rechtgläubiges Denken umzugestalten? Eine gefährliche Philosophie konnte der Theologe Ockham nur aufbauen, nachdem bereits sein Glaube an wichtige Traditionssätze der Kirche ins Wanken geraten war. Das vorliegende religionspsychologische Rätsel kompliziert sich nun noch durch die auffällige Erscheinung, dass Ockhams geistiger Kirchensturm in der theologischen Welt nicht etwa eisiger Ablehnung begegnete, sondern dass seine kritischen Sätze ein unerhört starkes Echo fanden. Wir werden darüber im nächsten Kapitel mehr hören. Angeblich sah Ockham sich genötigt, den Verdacht der baren Skepsis oder der vollendeten Häresie mit der Ausflucht abzuwehren, es handele sich ja nur um Denkübungen. Verwundert fragt ein heutiger katholischer Forscher, wie denn ein echter Nominalist wie Ockham mit dem Dogma von der Transsubstantiation zurechtkommen konnte. Seite 303. Zuletzt retteten sich angeblich die bösen Nominalisten nach allen verkehrten Spekulationen doch immer wieder unter den Schutzmantel des Glaubens. Sonderbare Traditionsstürmer, die bei aller Kritik am Ende demütig versichern, es bleibe nichts übrig, als sich dem Gebot des Glaubens und der Autorität der Kirche zu unterwerfen. Seite 307. Der Leser vergesse hier nicht, dass ja auch die Überlieferung über Ockham und die Nominalisten überfälscht worden ist. Für unseren Zweck ist eine ausführliche Darstellung der Gedanken Ockhams ganz überflüssig. Es genügt das einfache Wissen der Generaltatsache, dass er gegen dogmatische Traditionssätze anging, die bis dahin unter den Gläubigen nach Angabe der Überlieferung jenseits jeder Skepsis standen. Man findet bei dem Pariser Theologen die verblüffende Möglichkeit theoretisch erörtert, der Papst mit dem gesamten Klerus könne häretisch werden, wonach dann der rechte Glaube nur noch in einigen Frauen und Unmündigen gefunden werde. Diese merkwürdige Voraussetzung, dass der Papst und der gesamte Klerus abfallen könne, zeigt, dass bei Ockham von Kirchengewalt und von Autorität im eigentlichen Sinne keine Rede ist. Umso viel weniger kann man nach Ockham dem Papste eine Vollgewalt zuschreiben. Wenn aber das nicht, dann ist es überhaupt fraglich, ob ein Papst so unbedingt nötig sei oder ob nicht verschiedene Häupter als Vertreter verschiedener Teilkirchen die Einheit der Kirche ebenso gut wahren könnten. Seite 376-377. Uns fällt besonders auf, dass die Möglichkeit des Daseins verschiedener Teilkirchen in Erwägung gezogen wird und das zu einer Zeit, als doch, wenn die Überlieferung echt wäre, die Universalkirche nicht nur in der Idee und Tradition, sondern in Wirklichkeit felsenfest gegründet stand. Für die Praxis jener Jahrzehnte noch wichtiger wurde eine andere, zu Beginn des 14. Jahrhunderts entstandene revolutionäre Streitschrift, die gleichfalls zwei zu Paris wirkende Professoren, nämlich die Weltgeistlichen Marsilius von Padua und den Franzosen Johann von Yandun, zu Verfassern hat. Schon der Titel der Schrift ist recht bezeichnend: Defensor Pacis, Verteidiger des Friedens. Die Verfasser wollen mit ihrem Buche die Verteidigung des durch die Ansprüche der Universalpäpste in Wahrheit des französischen Nationalpapsttums gestörten Weltfriedens übernehmen. In dem Streit über die Armut Christi ganz auf Seite der Minoriten, von denen wir im nächsten Kapitel hören werden, stehend, weist er, der Defensor Pacis, die Kirche auf die vom Evangelium gebotene Grundlage zurück, verlangt, dass sie arm, machtlos, duldsam ihr einziges Ziel darin suche, durch geistige Mittel auf die Sittlichkeit der Menschen einzuwirken. Kein Primat, also Oberhirtenamt des Papstes, keine Hierarchie, keine weltliche Gewalt oder bevorrechtete Stellung des Priestertums. Nur durch die staatliche Gesetzgebung etwa könne dem Papsttum eine mehr als priesterliche Gewalt eingeräumt werden. Schärfer kann man gegen Universalpapsttum und Hierarchie nicht Sturm laufen, als es hier geschehen ist.